Es ist tatsächlich so, Übersetzungen, wer das Original lesen kann, der soll es original lesen. Und wer es nicht kann, als ich gerade anfing, habe ich mal einem Freund aus der FAZ-Redaktion von diesem Projekt erzählt, worauf der großartig zu lachen anfing und sagte, naja, das kommt mir ja so vor, wie jetzt bei Dreisat in Kulturzeit, wenn da Schweizer reden, kriegen die Untertitel. Ja? Und gut, aber das ist auch eine Sache, die sind ja notwendig. Also für denjenigen, der das Schweizerdeutsch nicht im Ohr hat, ist das auch eine deutsche Sprache, die so fremd ist, dass man eigentlich nur rudimentär die Sachen mitbekommt. Und das ist vielleicht gar nicht so ein schlechtes Beispiel, um zu verstehen. Das ist ein ganz ähnlicher Effekt, denn man begreift schon, selbst wenn man das Schweizerdeutsch nicht im Ohr hat, wovon die Rede ist. Dass da also, sagen wir mal, irgendein politischer Konflikt ist oder eine Gewerkschaftsproblematik oder was, weiß der Himmel was. Aber es liegt so eine Dunstglocke über dem Diskurs. Nicht verstehens. Und diese Art von Dunstglocke, die liegt auch über dem Text für einen Leser, der ungerüstet heute auf eine frühe Ausgabe des Simplicissimus stößt oder auch auf einen der edierten Texte, ja, also die germanistisch bearbeiteten, denn da gibt es ja auch solche und solche, manche, die zeichengetreu die Ausgabe von 1669 nachmachen und andere, die zum Beispiel so komfortable Dinge einbauen wie Kommas und Punkte, Anführungszeichen vor direkter Rede, Abführungen, wenn sie zu Ende ist. Das hat man in der Erstausgabe alles nicht. Aber was dann immer noch stehen bleibt, sind eben die Vokabeln, die Worte, von denen es solche gibt, die wir einfach nicht mehr verstehen und andere, die sich verschoben haben. Lassen Sie uns plastisch machen, was Sie getan haben. Ich habe nach Stellen gesucht, um mal zu zeigen, wie ist das Original, was haben Sie daraus gemacht. Es ist gar nicht einfach, weil die Sätze von Grimmelshausen immer unendlich lang sind, aber ich habe doch zwei Pars pro Toto sozusagen gefunden. Wie man nun also schlampampte und wieder wie gestern gut Geschirr machen wollte, und dann geht der Satz endlos weiter, Sie haben daraus gemacht, als man nun so schlemmte und es, wie tags zuvor, lustig angehen lassen wollte und so weiter. Oder anderes Beispiel. Grimmelshausen, solches versalzte allen den Spaß und alles Freudengelach verlummerte wie ein Sackpfeifenzipfel, dem der Blast entgangen. Die Übersetzung lautet, dieses verdarb allen den Spaß und das Lachen verstummte, wie wenn der Sackpfeife die Luft entweicht. Punkt. Ich finde, dieses Beispiel zeigt sehr schön, wie der Text auf der einen Seite viel lesbarer wird, viel flüssiger wird, wie auf der anderen Seite aber natürlich auch was verloren geht. Am meisten leid, das muss ich sagen, tat es mir um das schöne Schlampampte. Denn das ist ein so wunderbares, bildhaftes Wort. Man muss das gar nicht groß erklären, was das ist. Warum haben Sie das Schlampampte einfach, ich vermute auch schweren Herzens, dann doch weggelassen? Ich habe da viele, viele Worte schweren Herzens weggelassen. Mhm. Ja, das sind so genau Beispiele, wo man im Grunde auch sagen könnte, also das könnte man ja alles auch stehen lassen. Die Sache ist nur die, wenn man das Projekt sich vornimmt, ich will diesen Text lesbar machen durch Übersetzung, dann kann man nicht so vorgehen, dass man sagt, ich übersetze nur an den Stellen, wo es wirklich absolut dringend notwendig ist, sondern Übersetzung soll ja selber wieder ein in sich schlüssiges und in sich kohärentes Kunstwerk sein, ein literarisches Werk, das seine Wirkung auf seine Art entfaltet. Man kann nicht sagen, ich übersetze die 20%, wo es extrem notwendig ist und die 80% lasse ich stehen im Originaltext, sondern dann muss tatsächlich jeder Satz umgedreht werden und dann ist auf einmal die Aufgabe, so leid es mir tut und so leid es mir getan hat, dieser Sache, dann oft auch die bestimmte wunderbare Vokabel dann auch zum Verschwinden zu bringen, weil die Masse dieser Geschichten, die führt genau zu dem Nebulösen, was dann das Verständnis ausbremst und das Lesen ausbremst und das Verständnis immer schwieriger macht. Also ich bin da wirklich in der Rolle gewesen, umgekehrt wie Thomas Mann. Der hat für seinen Dr. Faustus bestimmte altdeutsche Vokabeln aus dem Simplicissimus rausgenommen, zum Beispiel so ein schönes Wort wie auf der Fehlhalde wohnen. Ja? Versteht man ja auch nicht so. Das bedeutet sich im Irrtum befinden. Bei Thomas Mann, der nimmt das raus, das ist dann Edelstein, ja, baut das da ein und vom Kontext her begreift man, was da gemeint ist. Ich komme an diese Stelle auch und tut mir leid, ich musste sie dann übersetzen. Auf der anderen Seite ist natürlich ein Gewinn zu verzeichnen, denke ich, und das wird mir auch bestätigt durch die Lesererfahrungen, die mir jetzt so erzählt werden, dass auf einmal der Text eine Sichtbarkeit, eine Präsenz, eine Geistesgegenwart, einen Witz, also auch zeigt, wie kunstfertig und wie schmissig gewissermaßen auch der Autor formuliert. Ja, also Grimmelshausen auch, was für einen Witz der entfaltet, da wird manches neu sichtbar. Ich glaube, der größte Gewinn wird sein, dass man das Buch überhaupt wieder liest. Das denke ich auch. Also ich bin ganz überrascht, wie wenige es offenbar noch gelesen haben.